Ein Sprecher des Außenministeriums der DFRK veröffentlichte am 4. März eine Stellungnahme im Zusammenhang damit, dass die USA trotz der wiederholten Warnungen der Republik die aggressiven gemeinsamen Militärübungen mit Südkorea anlaufen ließen. Er sagte wie folgt: Die gemeinsamen Militärübungen, die die USA in Südkorea forcieren, sind höchst offene Atomkriegsmachenschaften mit dem Ziel, die koreanische Halbinsel und Nordostasien in das nukleare Inferno hineinzutreiben. Die Atomkriegsübungen der USA werden begleitet von ihren gegenwärtigen, in der Geschichte beispiellosen politischen und wirtschaftlichen Sanktionen gegen die DFRK unter dem Vorwand von deren Verstärkung der nuklearen Streitkräfte und sind daher sehr gefährlich. Die USA versuchen, die Öffentlichkeit irre zu führen, indem sie behaupten, dass die gemeinsamen Militärübungen Kryzolf und Adler wegen der Atomwaffen Nordkoreas erfolgen. Aber das ist eine Sophisterie, die ausweist schwarz macht. Die Realität verdeutlicht, dass man erst nur dann gegen die atomare Drohung der USA und ihrer Anhängerkräfte den Frieden und die Sicherheit auf der Koreanischen Halbinsel und in deren Umgebung schützen kann, wenn man die nuklearen Streitkräfte, die die Aggressoren und Provokateure erbarmungslos vernichten können, qualitativ und quantitativ weiter verstärkt und so das Kräftegleichgewicht erreicht. Die Demokratische Volksrepublik Korea wird der neuen Administration der USA es auf keinen Fall untätig zusehen, dass sie von einem Frieden mit Hilfe der Gewalt redet und dabei den militärischen Druck und die Aggressionsabsicht gegen die Republik offenbart. Es ist der unerschütterliche Wille der Armee und Bevölkerung der DFRK für die endgültige Beseitigung der Atomkriegsgefahr seitens der USA, die selbstverteidigende Abschreckungskraft mit den strategischen nuklearen Streitkräften als Rückgrat ununterbrochen zu festigen und jede kleinste militärische Provokation der Aggressoren mit entschiedenen Vergeltungsschlägen rücksichtslos zu zerschlagen.